Bitteschön. Ja, guten Abend. Ich bin Yahya Avci und ich bin der diensthabende Arzt auf dieser Station. Würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich bin ich damit einverstanden. Ja. Hauptsache. Ja, nehmen Sie bitte Platz. Ja, danke schön. Ja, wenn Sie etwas nicht verstehen, können Sie Ihre Fragen am Ende des Gesprächs oder zwischendurch stellen, okay? Okay. Ja, zuerst, ich möchte ein paar Ihre persönlichen Informationen fragen. Ja, okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Rudolf Pohl. Rudolf Pohl. Ja, könnten Sie bitte Ihre Vor- und Nachname buchstabieren? Ja, das ist auch ein bisschen schwierig. Ja. Der Vorname ist R-U-D-O-L-P-H. P-H, ja, okay. Und dann geht es mit dem P weiter, P-O-H-L. Das ist vergleichsweise einfach. P-O-H-L. P-P-O-H-L, Pol. Pol, ja, okay. Herr Paul, ja? Ja. Herr Paul, wie alt sind Sie? Ich bin 57 Jahre alt. 57. Wann genau sind Sie geboren? Am 16. Mai 65. 16. Mai. Ja, okay. Und wie groß sind Sie? Ich bin 1,82 Meter. 1,82 Meter. Und wie viel wiegen Sie? 89 Kilo. 89 Kilo. Okay. Wer ist Ihr Hausarzt, Herr Kohl? Mein Hausarzt ist Dr. Behrendt. Dr. Behrendt. Okay. Was würdest du uns? Welche Beschwerden haben Sie? Ja, Sie wissen ja, Sie hören ja, ich hab so einen tüchtigen Husten und das ist jetzt in den letzten Tagen so schlimm geworden. Und also heute Morgen hatte ich dann auch mit einmal hohes Fieber. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal zu Ihnen kommen. Ich habe auch so geschwitzt heute Nacht und mir tut alles weh beim Husten. Das ist jetzt also wirklich von Tag zu Tag schlimmer geworden. Ja, Sie haben gut entschieden, ja, dass Sie hier gekommen sind. Ich kann gleich vielleicht dazu sagen, ich habe einen Corona-Test gemacht, aber der war negativ. Negativ, ne? Ja. Okay. Das war natürlich mein erster Gedanke, als das mit dem Husten los. Und seit wann haben Sie Husten? Ja, das hat so vor 5 Tagen angefangen. Vor 5 Tagen. Und und in der letzten Tag ist der Husten schlimmer geworden. Ja, es wird von Tag zu Tag schlimmer und jetzt tut es so weh. Und wie gesagt, jetzt hatte ich eben heute Morgen auch hohes Fieber. Ja, ja. Und heute Nacht habe ich ganz schlecht geschlafen, weil ich so geschwitzt habe. Ja. Und ich fühle mich jetzt einfach auch richtig krank. Und? Ich habe Kopfschmerzen und alles tut mir weh. Ja. Ja. Sie haben Kopfschmerzen und haben Sie auch Brustschmerzen? Ja, ja, ja. Ja. Ganz, also beim Husten tut es sehr weh. Und wo genau tut es weh? Linksseitig oder rechtsseitig? Eigentlich tut es überall weh, hier oben, so, ja. Überall, ja. Und sind die Schmerzen beim Einatmen oder Ausatmen verschlimmert oder verhindert? Ja, ich atme gar nicht so tief ein im Augenblick, weil das macht sofort einen Hustenreiz. Und es ist auch ein bisschen schmerzhaft, ja. Okay. Und wie können Sie diese Schmerzen beschreiben? Sind Sie drückend, stehend, pochend? Ja, wie kann ich das beschreiben? so ein bisschen brennend und drückend, ja. Also ich merke so einen Widerstand eigentlich beim Husten. Ja, okay. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei ein sehr leichter Schmerzen ist und 10 unerträgliche Schmerzen ist? Unerträglich ist das nicht, aber auf die Dauer ist es halt unangenehm. Ich würde vielleicht sagen, so bei 5 bis 6 oder so. 5 bis 6, ja. Okay. Und seit wann haben Sie Brustschmerzen? Ja, das fing so langsam an, aber also vielleicht gestern fing das vielleicht an, dass das wehtat dann auch. Aber am Anfang denkt man ja immer, das geht wieder weg, aber jetzt heute ist es wirklich schlimmer geworden. Okay, und ja, Sie haben gesagt, Sie haben auch Kopfschmerzen. Wo ja. Genau tut es weh? Ja, hinter. Also hier oder vorne, oberhalb. So im Stirnbereich eigentlich. Ja, vorne. Und wie stark sind die Schmerzen auch? Die Kopfschmerzen, ach, ja, so schlimm sind die nicht. Die sind vielleicht im Vergleich jetzt so bei 4 bis 5 oder so. Ja. Also nicht so wild. Ja, okay. Und Sie haben Ich fühle mich halt nur so ein bisschen schlapp und krank. Ja, ja. Und ist der Husten mit oder ohne Auspuff? Ach doch, da kommt so fieses grünes Zeug raus, ja. Ja, grünes, ja. Ja, das ist ein bisschen eklig. Und sind die Husten, ja, oder ist der Husten immer mit Auspuff? Ja. Nein, eigentlich erst seit ein paar Tagen am Anfang nicht, aber jetzt kommt da immer so grünes Zeug mit raus, ja. Ja, okay. Und haben Sie das bemerkt, im Husten, ja, Blut bemerkt? Nee, Blut kam da nicht mit. Nee. Okay. Okay. Und Sie haben auch Fieber heute Morgen. Haben Sie das gemessen? Ich habe gemessen, da hatte ich 39,1. Das ist für mich schon sehr viel. Ja, ja. Und wie haben Sie das gemessen? Ja, in der Achse oder? Ja, Achse, in der Achse, Mund. Genau. In ja. Achse. Haben Sie, ja, Sie haben auch Schüttelfrost, ja? Bitte? Schüttelfrost. Schüttelfrost nicht so sehr, aber so geschwitzt habe ich in der Nase. Ja, schwitzend. Und haben Sie auch Nachtschweiß? Habe ich doch gerade gesagt, ja, in der Nacht habe ich es geschwitzt. In der Nacht. Okay. Und haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Normalerweise eigentlich nicht, nein. Ja, okay. Und haben Sie Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen? Jetzt zur Zeit schon, mit dem Husten kann man nicht schlafen. Ja, ja, wegen Husten haben Sie nicht gut geschlafen. Und wie ist Ihr Appetit? Hat sich Ihr Appetit verändert? Ja, normalerweise habe ich guten Appetit, aber jetzt im Augenblick schmeckt es mir wirklich nicht, nein. Okay, und ist Ihre Brustschmerzen, ja, sind Ihre Brustschmerzen tagsüber oder in der Nacht? Die sind eigentlich insbesondere beim Husten und wenn ich tief einatme. Und also natürlich fällt mir das nachts mehr auf, weil ich dann versuche zu schlafen und dann merke ich halt, dass es wehtut. Tagsüber, ja, da sieht man halt ein bisschen was anderes, da fällt es einem nicht so auf. Ja, okay. Herr Pohl, Und gibt es etwas bestimmte Auslöser, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Ja, also bei Belastung oder in der Ruhe, ja, sind die Schmerzen. Ja, ich belaste mich jetzt ja nicht, ja. Also seit ich merke, dass das immer schlechter wird, habe ich mich jetzt wirklich geschont. Und wahrscheinlich wäre es schlimmer, wenn ich jetzt versuche, die Treppe hochzurennen, ja. Aber das versuche ich schon gar nicht erst. Und ich bin jetzt auch nicht zur Arbeit gegangen gestern und heute natürlich auch nicht. Und ja, also, und ich habe immer das Gefühl, es wird ein bisschen besser, wenn ich mal was Warmes trinke, dann ist für einen Moment der Hustenreiz weg. Aber das ist nur für einen Augenblick. Ja, okay. Sehr schön. Und haben Sie chronische Erkrankungen, zum Beispiel ja, Bluthochdruck oder Blutzucker? Nee, das habe ich nicht. Aber was seit 5 Jahren bekannt ist, dass ich unter Gicht leide. Ich muss also ein bisschen vorsichtig essen. Und da hatte ich jetzt gerade vor 5 Wochen hatte ich einen üblen Anfall mit Schmerzen in dem einen Fuß, in dem Zeh. Aber das ist zum Glück wieder vorbei. Wann war das? Vor 5 Wochen. Vor 5 Wochen. Okay, ansonsten haben Sie keine... Naja, ich habe ein bisschen Rückenschmerzen seit vielen Jahren. Ja, so bei Belastung und bei Kälte und wenn ich mich falsch bewege. Aber da habe ich mich schon fast dran gewöhnt. Ja, okay. Und wurden Sie schon einmal operiert? Ja, ich hatte eine Karpaltunnel-Operation. Und das ist aber auch schon lange her. Das war vor 13 Jahren. Vor 30 Jahren. 13 Jahre. 13 Jahre, ja. Okay. Und war die Operation komplikationslos? Ja, doch. Also das ist eigentlich ganz gut gewesen, hat auch ein bisschen was gebracht. Ich arbeite halt viel mit den Händen. Und jetzt habe ich mir neulich noch einmal ordentlich in den linken Daumen geschnitten. Aber das passiert immer mal wieder. Das ist jetzt akut noch so, dass es mit einem Pflaster versorgt ist. Ja, sehr schön, Herr Kohl. Und nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Ja, ich nehme Zyloric 300. Ja, wie bitte? Zyloric 300. Zyloric. Dann nehme ich eine morgens. Und dann, ja, dann habe ich noch so eine Sache, dafür nehme ich so im Sommer so ein spezielles Hautgel. Ich habe bei Sonne so eine Hautveränderung hier im Schläfenbereich. Ja, da kann ich die Sonne nicht vertragen oder muss ich dann diese Salbe auftragen. Das heißt Solarazegel. Solaras. Solaras. Ja, könnten Sie bitte buchstabieren oder haben Sie... ja, das heißt S-O-L-A-R-A-Z-E. Solarazegel. Ja. Und das ist so ein Gel, was ich dann im Sommer halt auf die Schläfe auftrage. Ja, ja, aber brauche ich das nicht. Wegen Hautveränderung. Ja, das reagiert auf Sonne. Ja, okay. Und reagieren Sie allergisch irgendwelche Medikamente oder Lebensmittel? Also ich weiß, dass ich eine Amoxicillin-Allergie habe. Das darf ich auf keinen Fall bekommen. Da kriege ich Ausschlag davon. Ausschlag. Okay. Und sind Sie gegen Coronavirus vollständig geimpft? Ja. Ja. Wie viel Mal? Dreimal. Okay. Und waren Sie schon einmal in der letzten Zeit im Ausland? In letzter Zeit war ich nicht im Ausland. Okay. Rauchen Sie, Herr Kohl? Ja, zurzeit zwar nicht mit dem Husten, aber normalerweise rauche ich schon. Ich rauche zwar nicht so viel, aber halt doch schon viele Jahre lang, ja. Ja, und ja, wie viele Zigaretten und seit wann haben Sie rauchen? Ja, ich rauche jetzt fast 40 Jahre und ein halbes Päckchen am Tag, würde ich sagen. Halbes Päckchen, ja, aber das ist zu viel, ja. Ja, ich weiß, dass das nicht gesund ist und jetzt, also im Augenblick schmeckt die Zigarette auch wirklich nicht, ne? Mit dem Husten. Ja. Haben Sie schon einmal versucht, rauchen zu hören? Aufzuhören, ja. Ja. Einmal, x-mal, ja. Aber es ist nicht so einfach. Ja, okay. Wenn Sie wenn Sie wollen, ja, am Ende des Gesprächs kann ich Ihnen einen Flyer geben, oder? Ja. Ist nie zu spät, ja. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Also richtig scharfen Alkohol trinke ich nicht, aber abends ein Bier trinke ich ziemlich regelmäßig, ja. Ja, abends eine Flasche Bier. Eine Flasche Bier, ja. Ja. Und das ist eine Routinefrage, deswegen muss ich das fragen. Nehmen Sie Drogen? Ich Drogen? Nein. Mit Drogen habe ich nichts gesehen. Okay. Und haben Sie regelmäßig Ihren Hausarzt besuchen? Ja, mehr oder weniger regelmäßig. Also die Rezepte kriege ich immer so an der Rezeption und dann sehe ich den Doktor nicht so oft. Ja, okay. Vielleicht alle 2 Jahre mal. Und haben Sie Ihre Vorsorgeuntersuchung gemacht, oder? Nicht? Ja, da bin ich jetzt vor 2 Jahren mal gewesen, ja. Ja. Frau Gerhard, Rudolf Pohl, männlich oder Frau Rudolf? Ist ein Mann, ja. Okay. Und leben Ihre Eltern noch? Herr Pohl? Die leben beide noch, ja. Und gibt es irgendwelche chronische Erkrankungen? Ja, mein Vater, der hat im Bergwerk gearbeitet. Der hat eine Staublunge. Staublunge. Staublunge, ja. Meine Mutter, die hatte jetzt vor 4 Wochen gerade eine Operation. Die hatte einen Darmverschluss und musste halt da operiert werden. Aber der scheint es jetzt wieder ganz gut zu gehen. Ja. Okay. Haben Sie Geschwister? Geschwister habe ich nicht, nein. Ja, okay. Ja, sind Sie verheiratet, Herr Bohl? Ich bin verheiratet, ja. Ja. Haben Sie Kinder? Wir haben 3 Kinder, ja. Ja. Sind Sie gesund? Ja, wie man es nennt, das eine Kind hat Down-Syndrom. Und was machen Sie beruflich? Ich arbeite als Florist. Florist? Florist. Ich arbeite Florist. In einem Blumengeschäft. Ja, Florist, ja. Ja. Sehr schön. Und ja, treiben Sie Sport? Wenn ich ehrlich bin, nicht so richtig, nein. Also ich fahre manchmal mit dem Fahrrad zur Arbeit oder am Wochenende mal mit dem Fahrrad mit den Kindern los, aber regelmäßig Sport mache ich eigentlich nicht, nein. Ja. Okay, Herr Pohl, ich habe ein paar Fragen vergessen. Ja, ist Ihre Husten, ist Ihre Auspuff, wie ist Konsistenz? Das ist so gelblicher Schleim halt. Ja, Sie haben gesagt, gelblicher Schleim hat, ja, nicht hart oder nicht, nicht säftig, ja, nicht. Nicht? Sächtige. Verstehe ich nicht. Ja, okay. Ja, gelbliche Schleimhaut. Ja, okay. Ja. Ihre Husten, sind Ihre Husten Morgens, ja, meistens morgens oder abends oder tagsüber. Also morgens, wenn ich aufwache, huste ich wie verrückt, ja, dann habe ich das Gefühl, da muss ganz viel erstmal raus. Aber auch wenn ich versuche, abends einzuschlafen, komme ich kaum zur Ruhe. Und ja, tagsüber habe ich jetzt auch viel gehustet, ja. Ja, okay, Herr Kohl. Ja, ich denke, ich habe alle wichtige Fragen gestellt. Haben Sie noch Fragen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, ich möchte jetzt eigentlich nur wissen, was man tun kann dagegen, ne? Weil ich mich wirklich sehr schlecht fühle und weil ich auch so das Gefühl habe, ich kann einfach nicht mehr, ne? Ja, das ist so anstrengend, so erschöpfend, dieser Husten. Ja, ich verstehe Sie ganz, ganz genau. Ja, Herr Paul, ja, zuerst, ja, eine richtige Diagnose zu stellen. Es ist zu früh, eine richtige Diagnose zu stellen. Aber ich habe einen Verdacht auf Pneumonie, ihre Lungen entzündet. Aber es muss bestätigt werden. Zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen, danach bei Ihnen Blut abnehmen und Röntgenaufnahme veranlassen. Danach werde ich mit meinem Oberarzt besprechen und ich komme wieder zurück. Ja. Okay, gut. Mhm. Ja. Alles klar. Haben noch Kollegen Fragen? Haben Sie Luftnot? Hat er eigentlich gesagt. Er hat gesagt, er kriegt schlecht Luft. Ne, er hat das nicht als Luftnot bezeichnet. Er hat gesagt, ich muss so schnell atmen und ich kriege schlecht Luft. Hat er. Wann tritt die Luftnot? Bei Belastung oder in Ruhe? Ja, beim Husten schon. Schon beim Husten kriegt er schon Luftnot, ja. Und Gewicht hat er nicht verändert. Die Frage tauchte eben noch so auf. Drei oder vier Monate nachher diese Simulation wieder gemacht? Vor drei Monaten, ziemlich genau, am 19.07. Und dieses Thema wurde unsere WhatsApp-Gruppe sehr lang diskutiert. Sie haben hier schon viel geredet. Wenn ein Patient sagt, er habe Schmerzen in der Brust, sollte ein EKG so schnell wie möglich innerhalb von 8 Minuten geschrieben und vital Parameter gemessen werden. Der Patient kommt hustend herein, sagt, ich habe Schmerzen in der Brust, wir reden noch, das ist nicht wahr. Ah, okay. Ja, wobei der hat ja eigentlich. Eigentlich hat er nichts gesagt, was auf kardiale Beschwerden hinweist sonst. Ne? Wenn man kardiale Probleme gibt oder nicht, ich weiß ist nicht. Ist egal. Man muss das auf alle Fälle machen. Prädisposant und Risikofaktoren gibt. 57 Jahre, männliche und Raucher. Und Alkoholik. Ich weiß nicht. Ein Wort schreiben. Wenn ein Patient, welche alt, kein Problem. Welche männlich oder weiblich, kein Problem. Brustschmerzen in der Notaufnahme kommt, muss man. Ja, ein EKG. Okay, gut. Ja. Ja, auf jeden Fall eine EKG schreiben. Ja, Sie haben eine gute Simulation, Husten. Und ja, warten und reden. Okay, ja. Also Herr Afci, wenn es in der Prüfung kommt, hängen Sie den Patienten erst an Monitor. Ja, vielleicht man kann sagen, ja, Herr Paul, ich werde, ja, ich sehe, dass Sie Husten haben und Sie sehen ein bisschen, ja, vielleicht, ja, ja, wir müssen Ihre Sauerstoffsättigung messen und so weiter. Ja, Können wir Arzneimittelgeschichte anfangen, Frau Gerhild? Von mir aus immer. Das ist die Frage, ob Herr Achti so weit ist. Ja, okay. Bitte schön. Okay. Ja, Frau Oberärztin, ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Darf ich vorstellen? Aber natürlich. Ja. Herr Rudolf Pohl ist 57-jährige Patientin. Patient, 1,82 Meter groß und 89 Kilo schwer. Mhm. Er stellte wegen seit fünf Tagen bestehende akut auftretende im Laufe der Zeit verstärkte Husten und Fieber vor. Darüber hinaus berichtet, gab er an, atemabhängige brennende, drückende, belastungsabhängige bei 5 bis 6 auf einer Schmerzskala liegende Thorakalgie und Dyspne sowie Sephalgie. Ja, erwähnte der Husten sei mit grünen Schleimen gewesen, aber er habe das Blut nicht bemerkt. Er hat keinen blutigen Auswurf bemerkt. Ja, er habe keinen blutigen Auswurf. Thorakalgie sei heute schlimmer geworden. Mhm. Ja. Er klagte auch Pyrexie 39,1 Axilla und Nachschweiß, Inappetenz und hustenbedingte Insomnie. Ansonsten war die vegetative Anamnese unauffällig. Der Patient hat Corona-Test gemacht, der Patient habe negative Corona-Testergebnis. Mhm. Ja. In der Vorerkrankung ergab sich Gicht vor 5 Wochen, Lumbalgie seit viele Jahren und in der Operationsgeschichte zeigte sich Karpaltunnel-Syndrom vor 13 Jahren und es war komplikationslos. Er nehme Cyclorid 300 Milligramm einmal morgens und ernehme auch Solorasi nur im Sommer Gel, ja, Haut, ja, Hautgel. Ja. Amoxicillin-Allergie sei bei ihm bekannt. Das äußere sich mit Exanten. Mhm. Sei gegen Covid-19 vollständig geimpft. Reisegeschichte war unauffällig. Tabakabusus wurde mit 30 Pekeljahr bejaht. Alkoholkonsum wurde mit einem Flaschen Bier abends bejaht. Drogenabusus wurde verneint. In der Familienanamnese ergaben sich Pneumokoniosis beim Vater und Ileus bei der Mutter vor 3 Wochen. Sei vor 3 Wochen operiert worden. Der Patient sei verheiratet, habe 3 Kinder. Eine von ihnen leidet an Down-Syndrom. Sei Florist vom Beruf. Treibe keinen Sport. Ja, die vegetative Anamnesen deuten am ehesten auf Pneumonie hin. Als Differentialdiagnosen kommen Pulmonarembolie, virale Infektion, Grippe jetzt, ne? Bronchitis und Covid-19 in Betracht. Was machen Sie denn jetzt diagnostisch mit dem Patienten? Ja. Ich werde zuerst den Patienten stationell aufnehmen, dann werde ihn körperlich untersuchen. Worauf achten Sie dabei? Ja, in der körperlichen Untersuchung achte ich auf Inspektion, Palpation, Perkussion und Auskultation. Was erwarten Sie da? Ja, ich erwarte verstärktes Stimmfremitus beim Palpation. Und bei der Auskultation feinblasige Rasselgeräusche oder Krepitation warte ich auf. Und bei Perkussion warte ich auch gedämpfte Schallkopf. Kopfschall. Ja, Kopfschall. Ja. Und ich werde auch Blut abnehmen. Und in der laborische Untersuchung, ja, was kreuzen Sie an? Was soll untersucht werden? Ja, in der körperlichen Untersuchung, ja. Nein, in der Labor. Ja, in der Labor, ja. Was soll da alles untersucht werden? Ja, ich warte, Entzündungsparameter, erhöhte Entzündungsparameter, ja, wie CRP, BST. Und ich würde auch BGA Blutgasanalyse überprüfen. Was lassen Sie im Labor noch untersuchen? Ich möchte gern auch Sputumkultur veranlassen. Sehr gut, okay. Ja, um eine erregende Erregerkultur. Ja, so ja, genau. Ja. Und dann, was ist dann die Hauptuntersuchung eigentlich? Ja, Ja, um eine richtige, richtige und sichere Diagnose zu stellen, ja, werde ich Röntgen-Thorax veranlassen. Ja. Ja. In zwei Ebenen. Ja, in zwei Ebenen. Ja, okay. Der Klassiker. Ja, ja, ja. Okay, gut. Wenn sich das alles bestätigt, dann, was ist denn dann das Therapieschema? Was machen Sie mit dem Patienten? Ja, der Patient wurde stationär aufgenommen, wird stationär aufgenommen und ein Flüssigkeit, ja, Infusiontherapie veranlassen und auf jeden Fall eine Antibiotikagabe einleiten. Worauf achten Sie da? Ja, ja, der Patient hat Amoxicillin-Allergie. Sehr gut. Und ja, ja, deswegen ja, würde ich Makrolid ja, beginnen. Gut. Und was kriegt er noch für Medikamente? Ja, ja, für seine ja, gegen seine Symptome, ja, wie Husten, Antitussiven. Und wir ja, Mukolytik. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja. Was geben Sie ihm für Mukolyse? Ja, Acetylsalicylsäure, ja, oder? ACC. Ja. ACC, ne? Ja, genau. Gut. Ja, dann halten Sie mich auf alle Fälle auf dem Laufenden, wie es dem Herrn Pohl geht. Und dann hoffen wir, dass der bald wieder auf dem Weg der Besserung ist und wieder entlassen werden kann. Okay. Ich habe eigentlich nur ganz paar Sachen. Augenblick. Ja, beim Nikotin fange ich mal an. Der hat gesagt, er hat 40 Jahre ein halbes Päckchen geraucht. Ja. Dann ist er nicht bei 30 Päckchen, sondern bei 20. 20 Päckchen, ja. Ja, Päckchen. Mhm. Ne? So, dann, ja, die Gicht. Die Gicht, wie lange hat er die schon? Ja, vor 5 Wochen. Vor 5 Wochen hatte er einmal einen Gichtanfall. Aber ja, die Gicht wurde schon vor 5 Jahren diagnostiziert. Vor 5 Jahren. Hat er zumindest so gesagt. Ja? Aber vor 5 Wochen war ein akuter Anfall. Ja, ja. Akuter Gichtanfall. Ja, genau. Und aber das war auch das Einzige, was ich gefunden habe. Sonst ist also alles wirklich perfekt gekommen und wir haben wirklich nichts ausgelassen. Auch Familienanamnese, alles richtig mit den Fachbegriffen. Also ich finde, das ist sehr, sehr gut gelaufen, sowohl die Anamnese als auch Ihr Bericht. Und Sie haben sprachlich ganz wenige Schwierigkeiten oder so gut wie keine Schwierigkeiten. Es ist alles gut verständlich. Und ich habe falsch gesagt, vielleicht sächtige, oder? Ja, wie der Schleim, der Zellschleim. Zähe Schleim. Ja, das habe ich nicht verstanden. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen, das ist, das sage ich immer wieder, ist ein bisschen langweilig, machen Sie sich's nicht so schwer mit dem ersten Satz, mit diesem berühmten ersten Satz. Es stellte sich wegen vor. Da packen Sie unheimlich viel rein. Ja? Erstmal haben Sie gesagt, er stellte wegen, also er stellte sich wegen. Ne? So, und dann wegen seit 5 Tagen bestehendem Husten und jetzt akut aufgetretenem Fieber vor. So, und dann können Sie was sagen, der Husten ist produktiv, der Auswurf ist so und so, der Husten ist schmerzhaft. Ja, dann können Sie die ganzen Informationen nachschieben. Aber machen Sie da nicht so einen langen Satz, wo hinterher keiner mehr weiß, ja, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Vor allen Dingen Sie selber wissen es nicht mehr. Ja? Also ich bin immer eher für überschaubare Sätze und dann lieber noch mal was nachschieben. Ne? Dann sind die Sätze klarer verständlich und es muss nicht alles im ersten Satz gesagt sein. Das schafft man gar nicht. Ne? Und wie gesagt, ich finde es viel, viel übersichtlicher, wenn man den ersten Satz nicht so schrecklich lang macht. Aber das ist das Einzige, was ich Ihnen jetzt noch als Empfehlung geben würde. Und natürlich sollten Sie aufnehmen den Vorschlag von Herrn Dr. Gündes, der gesagt hat, packen Sie den Patienten erstmal zur Kontrolle an den Monitor und dann diskutieren Sie weiter mit ihm. Ja, alles klar. Gut. Ich denke, Sie müssen genauso wenig wie Ihre Frau Angst haben vor der Prüfung. Sie schaffen das. Sie